ein Sturm. Emily, ich bewundere dich. Dein Sturm, als ging die Welt unter. Das hält dich nicht ab. Von 4 bis 6 macht Emily ihren Spaziergang. Wo bist du gewesen? Am Meer. So weit? Bis zum leeren Haus über der Küste. Bonanza? Heißt es Bonanza? Es ist hässlich wie ein Albdruck. Komm, wärm dich am Kamin. Ja. In früheren Zeiten, als Präsident Markus manchmal hier herauskam. Ja, jetzt ist es leer. Und es zittert. Ich bin über die Terrasse gegangen, das Meer tief unten. Weiß wie kochende Milch. Der Gischt sprühte bis hinauf. Im Sommer hat man von dieser Terrasse eine Aussicht. Jetzt auch. Du, ich sah einen merkwürdigen Riss, das Haus entlang über die ganze Terrasse. Ich begriff es nicht, aber von der Seite sah ich es. Die Terrasse steht in der Luft. Das Meer hat mit Eisschollen ein Loch in die Küste gefressen. Wenn die nächste Flut kommt, kracht das Gerümpel ins Meer. Manche bewundern die Natur. Ich finde sie schrecklich. Auch das Meer. Einmal hat ein Gastwirt vor langer Zeit ein Hotel an die Steilküste gebaut. Gar nicht so nah, aber doch nicht weit genug. Das Meer fraß sich heran und nach einem stürmischen Winter schwebte das ganze Gebäude über dem Abgrund. Und stürzte? Es war ein Holzhaus und die Bauern aus dem Dorf haben es langsam auseinandergenommen und verheizt. Das war lange vor Präsident Markus. Vor Bonanza. Ach du, ich würde verrückt werden in so einem Haus. Davon ist er nicht verrückt geworden. Wer? Präsident Markus. Ich hörte, er wäre tot. Seit 5 Jahren lebt er in einem Irrenhaus. Allerdings in einem teuren. Die arme Familie. Ach, wieso denn arm? Ich denke, sie sind Millionäre. Und Millionäre sind degeneriert. Bei Markus war es eine Kopfverletzung, die er im Kriege bekommen hat. Anfangs merkte man ihm gar nichts an, aber dann wurde er immer sonderbarer. Und damals ließ er Bonanza bauen. Er hat niemals einen seiner Nachbarn eingeladen. Ich sehe, du wärst gern bei Millionärs zu Gast gewesen. Ach, ich wäre nicht hingegangen. Und jetzt steht das Haus, das so wunderbar eingerichtet ist, verlassen und verfällt. Wann kommt heute die Flut? Nachts um 4. Und die wunderbare Einrichtung? Lauter echte Teppiche. Hinab. Die Möbel aus Mahagoni. Hinab. Die kristallenen Leuchter. Hinab. Hinab zwischen die Eisschollen. Ach, Emily, wir wollen nicht so blutdürstig sein. Es braucht ja nicht gleich das ganze Haus hinabzustürzen. Die Terrasse sicher. Dann geht das schöne große Tor ins Leere. Aber wieso blutdürstig, wenn niemand drin wohnt? Da fällt mir etwas ein. Der Bäcker hat mir neulich... Ja, oder irre ich mich? Nein, er hat mir gesagt, dass seit einigen Wochen in der Villa Bonanza ein Hausmeister zu leben scheint. Ach, die Villa sah völlig unbewohnt aus. Ein Hausmeister, der seit 4 Wochen seine Einkäufe im Dorf besorgt. Wenn das wahr ist, müssten wir eigentlich... Oh, Emily, du übertreibst so gern... War es wirklich ein gefährlicher Riss, den du gesehen hast? Es kam mir sogar vor, als würde er sich bewegen, verbreitern. Wir müssen anrufen, schon um unser Gewissen zu beruhigen. Bonanza? Markus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in einem solchen Haus wohnen sollte. Das werden wir gleich haben. Nun? Es hat sich noch niemand gemeldet. Ach, der Bäcker muss sich geirrt haben. Oder du. Das Haus ist leer. Sie sind am Zuge, Herr Präsident. Ja, ich weiß. Schach. Das Telefon. Schach, habe ich gesagt. Ja, Herr Präsident. Immerhin ist es merkwürdig. Geben Sie Acht, Fürst. Sie sind im Begriff, Ihren Turm zu verlieren. Den Turm? Den Turm? Sie sind unaufmerksam, Fürst. Das Telefon macht mich nervös. Wer könnte das sein? Jemand, der aus Versehen eine falsche Nummer gewählt hat. Das erste Mal, seit wir hier sind, läutet das Telefon. Matt! Das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass ich Sie matt setze, Fürst. Es hat aufgehört. Ja, es hat aufgehört. Es gibt Spaßvögel, die wählen aufs Geratewohl irgendeine Nummer und dann rufen sie Kuckuck. Das wäre sehr nett gewesen. Kuckuck hätte ich gern gehört. Haben Sie das wirklich erlebt, Fürst? Ja, früher einmal. Kuckuck. Das war auf unserem Gut in Saratowschen. Und die Ruferin war meine Braut. Heute ist Kuckuck zu rufen längst aus der Mode. Niemand hat Zeit für einen Spaß. Nur wir haben Zeit, Fürst. Wir sind frei. Ja. Lustige, freie, alte Männer. Als ob es außer uns überhaupt nichts auf der Welt gibt. Keine Autos, keine Banken, keine Psychiater. Auch kein Elektroschock. Nein, und kein Schlafmittel. Und keine Gitter vor den Fenstern. Lustig und frei. Ja. Bald werden wir im Ausland sein. Nur noch ein paar Tage, dann ist die Sache vor Gericht durchgeboxt. Ich habe einen gerissenen Rechtsanwalt. Ja, aber wenn die Familie ihm mehr bietet. Die Familie ist in Afrika und schießt Löwen. Wir haben einen Monat Zeit. Wohin sollen wir, Fürst? Nach Positano, nach Terromolinos, in die Sürten, in die Camargue. Warum sind Sie so nachdenklich? Der Anruf, Herr Präsident. Wir haben nicht abgehoben. Das bedeutet niemand zu Hause. Wie gut, dass ich irgendwann mal auf die Idee gekommen bin, diese Villa zu bauen. Sie ist so abgelegen, dass niemand weiß, ob sie leer ist oder bewohnt wird. Ich glaube, es würde nicht einmal bemerkt werden, wenn sie im Meer versinkt. Heute ist eine weibliche Person über die Terrasse gegangen. Sie schwenkte die Arme und schien zu deklamieren. Das war die Köchin. Nein, die Köchin deklamiert nicht. Sie ist schlechter Laune, weil sie nicht ausgehen darf. Dann war es eine ruhelose Seele aus dem Meer. Die kommen hier gelegentlich vor. Aber das hat nichts zu bedeuten. Sie singen ein bisschen und verschwinden wieder. Noch eine Partie, Fürst? Diesmal habe ich die Schwarzen. Ja, und vergessen Sie das Telefon. Ich weiß nicht recht, Präsident. Sie sind so, verzeihen Sie, so vertrauensselig. Sie lassen alles offen herumliegen. Ihre Notizbücher, das kleine Heft mit den Adressen und Telefonnummern. Die Köchin räumt hier manchmal auf. Ja, ja, und die Wolken schauen durchs Fenster auf meinen Schreibtisch und der Mond. Und neulich sagst du gar, ich fange an. Ja, immer mit dem Königsbauern. Sie könnten schon mal eine andere Eröffnung versuchen. Was ich sage, ja, ja, neulich saß sogar eine Stubenfliege auf den Geldscheinen in der Schublade. Als wären sie ein verdorbenes Stück Käse. Sie sind am Zuge. Lassen Sie mich nachdenken. Nicht grübeln, Fürst. Wer sich gehen lässt, geht ins Dunkle. Schach der Köchin. Ich meine natürlich Schach der Königin. Gardela Rehn, sagte man zu meiner Zeit. Lieber Ugarow, ich mache mir manchmal ihretwegen Sorgen. Nein, das brauchen Sie nicht, Herr Präsident. Vor ein paar Tagen, als ich Sie bat, im Dorf Fische zu besorgen, sagten Sie, das wäre unmöglich. Wir befänden uns auf hoher See. Und frische Fische gäbe es erst in Punta Arenas. Habe ich das behauptet? Sie waren überzeugt, dass wir uns auf einem Schiff befinden. Ja, vielleicht kann als Entschuldigung gelten, dass ich die glücklichste Zeit meines Lebens auf einem Schiff zugebracht habe. Ich war Midshipman. Höher bin ich leider nicht gestiegen. Die Revolution kam dazwischen. Vorgestern bezeichneten Sie sich als Admiral. Ja, mit gewissem Recht. Wenn nichts dazwischen gekommen wäre, hätte ich den Rang erreicht. Sie machen mir Sorgen. Wer ist am Zuge? Sie oder ich? Wenn ich nur wüsste, Ugarow, was mir vor 5 Jahren in diesem Hause zugestoßen ist. Damals kannte ich Sie noch nicht. Sie seien an der Treppe gestürzt. Sagt man. Ich weiß es nicht. Ich habe an dieser Stelle eine Lücke im Gedächtnis, durch die der Wind weht. Und das klingt wie meine Sonatine. Dabei müsste ich es doch wissen. Es ist in meinem Inneren aufgespeichert. Aber ich habe keinen Zugang dahin. Lassen Sie es ruhen, Herr Präsident. Eines Tages werden Sie es wissen und vermutlich wird es Ihnen dann gar nicht sehr gefallen. Was tun Sie denn da, Herr Sarrant? Ich mache meine Yoga-Übung. Ja, Sie sollten lieber an das Abendessen denken. Ohne meine Yoga-Übungen könnte ich es ja nicht aushalten. Hören Sie, dieser Sturm, das Haus zittert, es ist nicht zu glauben. Also ein Sturm dauert seine 3 Tage, heute ist der 3. Tag. Und dann? Dann wird es still und kalt, dann kommt der Nebel vom Meer. Ich halte das nicht länger aus. Entweder Sturm oder Nebel. Oh. Vorhin hat das Telefon geläutet. Immer abwechselnd. Nebel und Sturm. Ich werde kündigen. Ich sagte, vorhin hat das Telefon geläutet. Hören Sie? Ja, der Präsident hat sich ans Klavier gesetzt. 3-mal täglich das gleiche Stück? Wahrscheinlich verbindet er mit dieser Sonatine eine bestimmte Erinnerung. Erinnerung? Das ist ganz was anderes. Freud nennt es Wiederholungszwang. Wer seine Tassen im Schrank hat. Was hast du denn? Sie waren heute Vormittag sehr lange im Zimmer des Präsidenten. Wie immer, wenn ich aufräume. Haben Sie auch den Schreibtisch aufgeräumt? Wie immer. Haben Sie telefoniert? Mit wem sollte ich telefonieren? Haben Sie eine bestimmte Telefonnummer herausgesucht? Eine Wirtschafterin hat sich nicht um die Angelegenheiten der Herrschaft zu kümmern. Ist gut, dass Sie das wissen. Ich weiß mehr, als mir lieb ist. Dazu brauche ich keine Schreibtische und keine Notizbücher. Warum darf ich nicht ins Dorf zum Einkaufen? Warum sind immer die Fensterläden geschlossen? Warum darf niemand erfahren, dass das Haus bewohnt ist? Sie haben zu viel Kriminalromane gelesen. Anfangs dachte ich, es hätte etwas mit der Polizei zu tun. Aber es ist viel schlimmer. Ich weiß, über welche Mauer Sie nachts geklettert sind mitsamt Ihrem Präsidenten. Für ein Unsinn. Niemand ist über Mauern geklettert. Alles, was hier geschieht, ist absolut legal. Wozu dann die Heimlichkeit? Aus privaten Gründen. Das passt mir nicht. Ich werde nicht hierbleiben. Sind Sie mit Ihrem Gehalt unzufrieden? Ich sage mir nur, wenn man einer ganz normalen Köchin wie mir das 3-fache Gehalt zahlt, muss etwas dahinter stecken. Sagen Sie sich, was Sie wollen, aber vermeiden Sie bitte jede unerwünschte Initiative. Bis auf die eine, dass ich weggehen werde. Nebel, Sturm und Sonatine, das ist nichts für mich. Wie spät ist es, Fürst? 12:00 vorbei. Sie brauchen mich morgen nicht zu wecken. Ich will lange schlafen. Gute Nacht, Fürst. Herr Präsident. Was haben Sie, Fürst? Ich halte es für möglich, dass die Köchin heute Vormittag mit ihrer Familie telefoniert hat. Wie, mit meiner Familie? Warum soll Frau Sutherland so etwas tun? Vielleicht hofft sie auf eine Belohnung. Außerdem gefällt es ihr hier immer nicht. Dieses Misstrauen, Fürst. Wenn sie das wirklich getan hat, dann sind die Ihrigen in den nächsten Tagen hier. Vielleicht schon morgen, vielleicht schon heute. Und bringen uns wieder weg. Das ist doch eine bloße Vermutung, Fürst. Was wissen Sie von Frau Sutherland? Was wissen wir überhaupt über andere Menschen? Tatsachen aus 2. und 3. Hand. Die Philosophie lehrt, die Welt, soweit sie mir zugänglich ist, ist mir gegeben als ein Gewirr undeutlicher Mutmaßungen. Um auf Frau Sutherland zurückzukommen. Was wissen Sie von Frau Sutherland? Zum Beispiel, dass sie Yoga-Übungen macht. Das ist schon falsch. Sie macht etwas, was sie für Yoga-Übungen hält, weil man ihr das eingeredet hat. Irgendwelche Leute haben ein paar Turnübungen erfunden, denen sie einen exotischen Namen gegeben haben. Mit Yoga hat es nichts zu tun. Ich bin in Indien gewesen. Jedenfalls sollten Sie von hier so bald wie möglich fort. Wieso ich? Sie kommen doch mit. Herr Präsident, Sie könnten schon längst fort sein, im Ausland, in der Sonne, irgendwo. Stattdessen warten wir auf meine Papiere. Die wird mein Rechtsanwalt bald besorgt haben. Jeder Tag ist ein Risiko. Ich will nicht, dass Sie meinetwegen... Wir sind nun mal Freunde, lieber Fürst. Oder Leidensgenossen. Und vergessen Sie nicht, dass man mit mir nicht mehr verfahren kann wie mit einem Gegenstand. Ich bin gesund, ich bin frei. Ich kann tun, was ich will. Herr Präsident, haben Sie das gehört? Wenn Sie nun doch recht gehabt haben mit Ihrem Verdacht gegen Frau Sutherland, dann müsste das der Bentley der Familie sein. Nein, das ist kein Bentley. Ich habe früher in einer Tankstelle gearbeitet. Das war nicht das Geräusch eines Bentley. Gehen Sie, Fürst. Empfangen Sie die Gäste. Und kein Gespräch heute. Ich bin müde. Morgen will ich Sie begrüßen, wenn es sein muss. Sie haben den Wagen mitten auf die Terrasse geparkt. Es ist kein Bentley. Sie steigen nicht aus. Wahrscheinlich beraten Sie. Weiter scheint es hier nicht zu gehen. Eine Sackgasse. Schläfst du, Viktorin? Wie könnte ich schlafen? Ich habe immer noch eine Gänsehaut auf dem Rücken. Bitte leg den Arm um mich, Peter. Mir ist kalt. Hm. Fräulein Viktorin, Ihr junger Mann fährt wie ein Wahnsinniger. Hätte ich das gewusst, Patrick dann... fährt ausgezeichnet. Und wenn plötzlich ein Baum über der Straße liegt, bei einem anderen wäre weiß Gott was geschehen. Das ist auch so genug geschehen, wollte ich meinen. Ich stell mir vor, wir wären alle fünf nur noch Tote in Trümmern. Und dieses riesige leere Haus vor uns ist das Zollhaus der anderen Welt. Was meinen Sie, Nachbar zur Rechten? Ich habe Ihren Namen vergessen. Lass ihn, die sie erschläft. Ich schlafe keineswegs. Aber ich würde gern schlafen. Schönes altes Haus. Ich hätte Lust, die Nacht dran zu verbringen. Leider gehört's mir nicht. Was meinst du, Viktorin? Wenden Sie endlich, fahren wir zurück. Nein. Was heißt das? Hier findet uns keiner. Meilenweit keine Menschenseele, ein stiller Winkel hinter einem stillen Haus und dicht am Meer. Ich will nach Hause. Nicht wahr, Peter, nach Hause zu mir? Was meinen Sie, wie hinter uns die Straße aussieht? Was sich da tut beim umgestürzten Baum? Polizei, Unfallwagen, Absperrung. Sie hätten eben nicht überholen sollen. Ach Gott, ich habe den Baum noch nicht gesehen, als ich den Wagen überholte. Was war das eigentlich für ein Wagen? Ein großer Bentley. Die Leute wollen einen nie vorbeilassen. Sie haben ihn geschnitten. Nur um dem Baum auszuweichen, begreifen Sie das doch. Sonst wären wir auf der Strecke geblieben. Hätte vielleicht anhalten sollen. Als es bei uns krachte, habe ich wohl die Nerven verloren. Ich habe nur gedacht, so schnell wie möglich weg. Aber bitte, wenn Sie es wünschen, dann können wir auch zurückfahren. Reuige Sünder und lassen uns in irgendwelchen schmutzigen Polizeirevieren verhören. Die werden sich freuen, dass wir so dumm sind, uns selber zu denunzieren. Ich weiß nicht, warum wir alle so trübsinnig sind. Es war doch vorhin so gemütlich. Dass wir uns überhaupt zusammengefunden haben, lauter fremde Menschen. Weshalb sind wir nur aus dem gemütlichen Bahnhof weggegangen? Es war doch noch gar nicht so spät. Was ist das? Sieh hin, Peter, da ist jemand an der Tür. Du liebe Zeit, so kommen Sie doch endlich herein! Sie hat gesagt, wir sollen hereinkommen. Ich hätte geschworen, dass das Haus leer ist. Sogar eine Ampel über dem Portal. Villa Bonanza. Was meinst du, Patrick? Ich sagte ja schon, dass ich gerne in dem Haus übernachten würde. Sieht aber ziemlich teuer aus, finde ich. Lass mich nur machen, Peter. Es ist alles bereit, meine Damen und Herren. Ich habe Sie erwartet. Ich dachte, Sie schafften es vielleicht heute doch noch. Nichts von der Panne, wir haben uns verfahren, verstanden? Das ist ja sehr hübsch. Wesentlich hübscher als der Bahnhof. Und das Gepäck, darf ich es aus dem Wagen holen? Wir haben kein Gepäck. Ach, ich dachte, Wir wollten ursprünglich nur für ein paar Stunden kommen. Aber wir haben uns verfahren. Bei dem Sturm. Wir wissen nicht, wie lange wir bleiben. Es kommt darauf an. Ich verstehe. Und wenn Sie von 4 Personen sprachen, wenigstens habe ich so verstanden. Aber nun ist wohl der Herr Professor ebenfalls mitgekommen. Falls Sie mich meinen, ja, ich bin ebenfalls mitgekommen. Ich habe für Sie das Zimmer im 1. Stock hergerichtet, gnädige Frau. Ich kenne das Haus noch nicht. Ach, Sie sind nie hier gewesen. Nun ja, Sie haben ja viele Häuser, schöner als das. Wenn man viele schöne Häuser hat, kann man dennoch nicht in allen gleichzeitig wohnen, liebe Frau. Frau Sutherland. Frau Sutherland, das ist der Fluch des Besitzes. Ob ich wohl einen kleinen Imbiss anbieten darf? Präsident Markus hat glücklicherweise Vorrat in seinem Haus. Wie sagten Sie, Präsident Markus? Abel Markus? Was hat denn der mit diesem Haus zu tun? Oh, Entschuldigung, ich sagte sein Haus. Aber soweit ich unterrichtet bin, ist es natürlich Ihr Haus, gnädige Frau. Ich weiß nicht, ob Sie richtig unterrichtet sind, Frau Sutherland. Aber wenn Sie uns etwas zu essen anbieten, sagen wir nicht nein. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Daisy, ich begreife nicht, wie du die absurde Situation in solcher Weise ausnutzen kannst. Eine Rolle ohne Textbuch. Das habe ich noch nie gespielt. Du brauchst nicht zu warten, bis ich wieder ein Engagement habe. Du kannst mich schon vorher agieren sehen. Aber ist doch unmöglich. Irrtum, der sehr peinliche Folgen haben kann. Warum? Für uns ist das hier so viel wie ein Hotel. Man hat uns gebeten, da reinzukommen und wir sind da reingekommen. Daisy hat recht. Morgen sagen wir Adieu, drücken Frau Sutherland ein Trinkgeld in die Hand und gehen. Niemand wird wissen, wer wir gewesen sind. Wir werden noch niemanden geschädigt haben. Aber Abel Markus, das ist doch hochinteressant. Wieso, wer ist Abel Markus? Nie von dem AM-Komplex gehört? Motoren, Triebwerke, Panzer, Raketen, eigener Reaktor, der Stolz der Nation. Na, für so einen mächtigen Herrn ist das Haus eigentlich etwas enttäuschend. Also hier wohnt ein hundertfacher Millionär. Er selbst wohnt bestimmt nicht hier. Wie schade. Es gibt ihn nämlich gar nicht mehr. Er lebt seit Jahren in einem Nervensanatorium. Aha. Das kommt also auch bei solchen Leuten vor. Nur bei solchen Leuten. Die anderen müssen sich mit der Landesirrenanstalt begnügen. Abel Markus, Villa Bonanza. Dass mir das nicht früher eingefallen ist. Ich bin nämlich schon mal hier gewesen, habe das Haus nur nicht wiedererkannt. Damals wurde niemand reingelassen. Wieso? Wer sind Sie denn? Ich bin von der Presse. Ich habe einen einigermaßen bekannten Namen. Haben Sie noch nie was von Leopas gelesen? Ich habe nur nicht darauf geachtet, Herr Leopas. Das ist etwa 5 Jahre her. Es ging durch alle Zeitungen. Aber Sensationen verjähren ja noch schneller als Verbrechen. Noch schneller als der Ruhm. Dabei war es eine großartige Story. Sie begann mit einer Kopfverletzung während eines Bombenangriffs. Nicht lebensgefährlich. Markus war nach dem Krieg wieder wohlauf und übernahm wieder die Leitung seiner Werke. Bis allmählich seltsame Gerüchte auftauchten. Dispositionen, die niemand erwartete, Werte wurden abgestoßen, die zu den Besten gehörten. Kurz, der Schaden brach erst nachträglich aus. Aber stellen Sie sich vor, was das für das Werk und für die Familie bedeutete. Hier in diesem Haus ist er eines Tages plötzlich zusammengebrochen. Und zwar buchstäblich. Er scheint gestürzt zu sein und sich von Neuem verletzt zu haben. Völlige Amnesie. Gnädige Nacht verbarg ihn vor sich selber. Die Folge war Entmündigung. Seitdem leben von ihm nur noch die Anfangsbuchstaben seines Namens. Eine Art Titanensturz, möchte ich sagen. Sie zitieren Ihre Story von damals. Jetzt erinnere ich mich. Ja, wir haben viel darüber gebracht. Obgleich kaum etwas zu erfahren war. Ich trage übrigens der Familie ihre Pressefeindlichkeit nicht nach. Die Frau und die Verwandten waren schwer getroffen. Also genau genommen war es für Sie ein Glück. Er hätte Sie ruinieren können. Stattdessen gab es nur geringe Verluste. Die verfehlten Entschlüsse ließen sich rückgängig machen. Und die AM-Werke sind heute das Bollwerk unserer Rüstung. Wie Sie sehen, haben selbst solche Geschichten gelegentlich ein Happy End. Mir gefällt Ihre Story trotzdem nicht. Ich würde den Tod dem vorziehen, was Sie gnädige Nacht nennen. Und vielleicht haben Sie recht, Frau Viktorin. So zu vegetieren, ausgeschlossen von allem, unheilbar. Mein Gott, wer ist denn das jetzt? Guten Abend, meine Herrschaften. Wenn ich mich bekannt machen darf, Fürst Ugarow. Sehr angenehm. Ich bin der Sekretär und ich darf wohl sagen, auch der Freund des Präsidenten. Herr Markus heißt Sie in seinem Haus willkommen. Und wo befindet sich Herr Markus? Ja, wo soll er sein? In seinem Zimmer. Aber er ist leider müde und bittet Sie zu entschuldigen, wenn er Sie erst morgen begrüßen wird. Dürfen wir wenigstens nach seinem Befinden fragen? Danke, es geht ihm ausgezeichnet. Hören Sie? Sie kennen das Stück wohl. Die Sonatine von Clementi. Ah, die schwierige Stelle. Hier bricht er immer ab. Ich hätte gern gewusst, ob er früher auch schon an dieser Stelle gestolpert ist. Ich meine, früher, als er im Begriff war zu erkranken. Ich hoffe, Frau Sutherland hat sich ihrer angenommen. Da kommt sie übrigens gerade. Ich darf mich also wieder empfehlen. Gute Nacht. So, wenn ich bitten darf, meine Damen und Herren, ins Speisezimmer. Das Abendessen ist bereit. Ich glaube, wir werden das Haus morgen ziemlich früh wieder verlassen. Wie Sie wünschen. Ich habe mir große Mühe gegeben. Ich hoffe, es wird Ihnen schmecken. Nun, Fürst, wie war es? Merkwürdige Leute, sehr wortkarg. Entweder sind sie zu allem entschlossen oder... Oder? Oder, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, sie sind es gar nicht. Wieso? Die Köchin hat uns verraten und jetzt sind sie da. Ich habe keinen aus ihrer Familie je zu Gesicht bekommen. Ich kann also nicht beurteilen. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass die Gäste völlig fremde Leute sind. Mein Gott, Fürst, dieses Gefühl habe ich bei meiner Familie leider auch manchmal gehabt. Sie haben die Sonatine von Clementi nicht erkannt. Das besagt nichts. Die Familie ist total unmusikalisch. Wie viele Personen sind es denn? 5, so viel ich gesehen habe. Eine Dame, ich muss gestehen, sie wirkte wie eine abgetakelte Schauspielerin. Meine Frau. Das beste Kleid der Haute Couture sieht bei ihr nach nichts aus. So dann ein Mann in mittleren Jahren, der wie ein Spießer wirkte. Vielleicht haben Sie einen Psychiater mitgenommen. Ferner ein skurriles Individuum, sehr von sich eingenommen. Das ist mein Schwager. Des Weiteren ein hübsches Mädchen und ein junger Mann. Ja, die Kinder sind inzwischen erwachsen. Übrigens gibt es ein ganz einfaches Mittel, Fürst. Hier in der Schublade sind ein paar Bilder, Fotos von damals. Ja, hier. Der junge Mann ist mein Stiefsohn. Ein Profilbild, aber sehr ähnlich. Ist er es? Nein, keine Spur. Und hier das letzte Foto von uns allen. Meine Frau, mein Schwager. Nicht skurril genug? Nein, nicht die geringste Ähnlichkeit. Nein, bestimmt nicht. Und dieser Herr hier? Auch nicht. Das bin ich. Ach so. Ja, Donnerwetter, Sie haben sich sehr verändert. Na, Gott sei Dank. Aber könnten sich die anderen nicht ebenfalls verändert haben? Bedenken Sie, 5 Jahre? Nein, ich bin sicher, es sind Fremde. Die Köchin hat sie aus Dummheit hereingelassen. Ich werde sie sofort hinauswerfen. Aber mein lieber Fürst, bei diesem Wetter. Abenteurer, wer weiß, was Sie vorhaben. Was haben Sie hier zu suchen? Wahrscheinlich nur ein Dach über dem Kopf, ein Bett und etwas zu essen. Wie kommen wir dazu? Glauben Sie mir, Fürst, diese hereingeschneiten Fremden sind mir lieber als die anderen, die Verwandten. Bitte setzen Sie sie nicht in Verlegenheit und lassen Sie sich nichts anmerken. Behandeln Sie sie wie Freunde. Und morgen... Falls Sie nicht vor Tagesanbruch entwischt sind. Wenn Sie es beruhigt, Fürst, können Sie ja das Silber abschließen. Ja, das würde nicht schaden. Jedenfalls werde ich sie mir morgen ansehen. Behutsam mit Ihnen sprechen. Ich bin neugierig. Und jetzt gehe ich zu Bett, mein lieber Fürst. Gute Nacht. Sehen Sie zu, dass alle gut untergebracht sind. Verschließen Sie wenigstens Ihre Tür, Herr Präsident. Warum? Ich bin nicht misstrauisch. Früher war ich's und hatte ein trauriges Dasein. Schlafen Sie gut, Fürst. Ich habe mir vorgenommen, ein anderer Mensch zu werden. Viktorin, schläfst du? Nein. Seltsam. Es kommt mir vor, als wäre ich zum ersten Mal in meinem Leben richtig ruhig. Du bist einfach müde, Patrick. Das ist es nicht. Sonst regt sich immer etwas in mir. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich rauche jede Zigarette nur bis zur Hälfte, dann zünde ich mir eine neue an, als, als ob ich fliehe, als ob ich mich in irgendeine Sicherheit bringen müsste, von der ich weiß, dass es sie überhaupt nicht gibt. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt bin ich ruhig wie in einem Traum. Der Sturm, das fremde Haus, die Situation, in die wir uns gebracht haben, der Wagen auf der Terrasse, alles das mag ein bisschen bedrohlich sein, aber ich liege auf dem Rücken und lächle. Find's wunderschön. Dich auch. Und die anderen? Die anderen sind mir gleichgültig. Vollkommen gleichgültig. Ich meinte den anderen Wagen, Patrick. Warum musstest du überholen? Ach, bitte, Viktorin. Stör meine herrliche Ruhe nicht mit solchen Fragen. Warum musstest du überholen? Ich habe einen Zorn gegen die dicken Limousinen, die so teuer und so rücksichtslos sind. Die gar nicht dran denken, andere vorbeizulassen. 777. Was heißt das? Die Nummer endete so. 777. Du, als ich endlich neben dem Kerl war, weißt du, was der tat? Ach, du warst betrunken, Patrick. Der zündete sich eine Zigarette an. Ich sah einen Augenblick zur Seite und sah sein arrogantes Gesicht vom Streichholz angeleuchtet, seine halb zugekniffenen Augen, den weißen Schal um seinen Hals. Er war bestimmt geblendet, konnte nichts sehen. Aber ich sah immerhin den Baumstamm, wenn auch nur im letzten Augenblick. Also, wer ist schuld? Der nachts ein Streichholz anzündet und das Steuer loslässt, der kann wohl kaum unschuldig sein. Waren noch andere in seinem Wagen? Ich glaube aber, ich sah nur dieses eine Gesicht. Was mag Ihnen passiert sein? Was weiß ich, in den Graben gefahren, gegen Baum, sich überschlagen. Oder Sie hatten Glück und es passierte gar nichts. Auch offen gesagt, es lässt mich vollkommen unbeteiligt. Als wäre es der letzte Teil eines Abenteurerfilms, dessen Spannung plötzlich nachlässt und den man vergisst, während er noch abläuft. Herrlich ist diese Ruhe. Ich glaube, ich lerne sie zum ersten Mal in meinem Leben richtig kennen. Vielleicht kommt sie von dir, ich weiß nicht. Ich bin durchaus nicht ruhig. Und ich möchte nicht aufwachen. Der Morgen ist etwas Schreckliches. An jedem Morgen eines jeden Tages bin ich böser. Ich hasse mich, ich hasse alle. Ich bin morgens ein böser Mensch. Nur langsam vergeht es wieder. Die Flucht beginnt, die Unruhe und damit verliert es sich dann. Vielleicht bist du immer böse, nicht nur morgens. Nein, Viktorin. Eben zum Beispiel nicht. Diese Ruhe, diese wunderbare Ruhe. Hörst du nicht? Was? Was war das? Auch nichts. Ein paar Felsbrocken sind ins Meer gefallen. Das ganze Haus hat gezittert, geschwankt wie ein Schiff. Schon vorbei. Das Meer hat die Brocken verschluckt und geht drüber hin. Lass uns schlafen. Gute Nacht, Patrick. Gute Nacht, Viktorin. Peter! Peter, bitte wach auf! Evelyn? Was ist denn los? Mach doch Licht, Evelyn. Wie sagst du zu mir? Du bist es, Daisy. Verzeih, was ist denn geschehen? Ich hatte Angst. Es war plötzlich wie ein Donner. Das Bett zitterte. Ich habe nichts bemerkt. Mach doch bitte Licht. Das Licht geht nicht an. Kurzschluss wahrscheinlich. Was hast du eigentlich? Evelyn ist deine Frau, nicht wahr? Ja. Habe ich eben Evelyn zu dir gesagt? 3 Tage sind wir schon zusammen und du nennst einen anderen Namen, wenn ich dich wecke. Liebst du denn deine Frau immer noch? Nein. Ich habe mich betrogen. Ich will nicht mehr an sie denken. 3 Tage sind es jetzt schon so? Es wird alles wieder gut werden, Peter. Ich kann nicht mehr nach Hause. Ich habe wachgelegen und nachgedacht. Du bist doch ein guter Kaufmann. Bin's gewesen bisher. Handlungsreisender. Das ist das erste Mal, dass ich nicht abrechnen kann. Ich hatte das Geld bei mir und dann kam die Sache mit Evelyn. Ich weiß nicht, was ich da alles angestellt habe. Getrunken und wieder getrunken und dann war das ganze Geld weg. Und dann fand ich dich. Mach dir wegen des Geldes keine Sorgen. Ich kann es dir zur Not beschaffen. Ohne Geld kann ich nie mehr nach Hause. Du sollst auch nicht mehr nach Hause gehen. Aber du sagtest doch eben... Du sollst abrechnen. Ja, und dann... Findest du nicht, dass wir sehr gut zueinander passen? Du bist Schauspielerin. Du bist eine andere Gesellschaft gewöhnt. Eine interessantere, eine glänzendere. An der liegt mir nichts. Ich will mit dir zusammen etwas Neues anfangen. Ich dachte an einen Modesalon. Ich verstehe nicht das Geringste von Moden. Aber ich? Du wirst kaufmännischer Leiter. Wir sind sehr verschieden, deshalb ergänzen wir uns. Und deine Laufbahn? Du hast mir so viel von deinen Erfolgen erzählt. Willst du das alles an den Nagel hängen? Ach, ich habe genug erlebt. Ich will ein vernünftiges, bürgerliches Leben beginnen. Mit dir. Ich brauche dich. Ja, es war schön mit dir. Du bist ein besonderer Mensch. Ich habe das vorher nie gekannt. Ich wusste nicht, dass es so etwas geben könnte. So eine rasende Liebe. Habe ich dich glücklich gemacht? Unbegreiflich glücklich. Nur eins hat mich gequält. Was denn? Sag es, mein Lieber. Die Abrechnung. Siehst du, ich brauche nicht nur dich, du brauchst mich auch. Daisy. Wer ist da? Bitte, verzeihen Sie, Herr Präsident. Ist kein Licht? Das habe ich auch schon bemerkt. Und deswegen wecken Sie mich mitten in der Nacht? Nein, nicht deswegen. Haben Sie nichts gehört? Den Sturm? Ja, einmal klang es, als ginge die Welt unter. Ja, trotzdem haben Sie weitergeschlafen? Es hat sich beruhigt, es ist wieder still. Und was meinen Sie, wenn ich Ihnen sage, dass inzwischen die Welt wirklich untergegangen ist? Ich würde sagen, warten wir ab, Admiral, bis morgen. Bitte nicht, Admiral. Ich irre mich nicht. Ich habe es gesehen. Was haben Sie gesehen? Es begann mit einem Rumoren wie Donner, ein ungeheurer Betrieb am ganzen Himmel. Das waren nicht nur Wolken, sie kamen wie große Vögel. Ja, um Gottes Willen, wer? Die Engel. Mit knatternden Mänteln stürzten sie zum Appell. Dann waren die Trompeten zu hören. Und mitten in der Finsternis entstand ein weißer Schein, entsetzlich kalt. Ich dachte, jetzt zerbricht die Erde in Himmel und Hölle und dazwischen laufen die Geschöpfe umher wie verstörte Ameisen. Es war wie ein Spiegel, der langsam durchriss und in Scherben zersprang. Immer kleinere, immer kleinere. Und je kleiner sie wurden, umso dunkler wurden sie. Und immer noch wimmelten die Ameisen darauf, langsam auseinander schwimmende Spiegelscherben und Ameisen. Und dann wachten sie auf? Ich war die ganze Zeit wach. Aber zuletzt ging Ihre Vision vorüber. Hoffentlich. Nein, sie ist geblieben. Wir schwimmen langsam dahin, Herr Präsident. Schwimmen? Ins Ungewisse. Auf einem Schiff? Auf einer Eisscholle. Wir und mit uns das Haus. Spüren Sie nicht, wie es sich wiegt. Es treibt losgelöst ins Meer. Daher gibt es auch keinen Strom mehr. Ja, das ist allerdings ein Beweis. Darf ich das Fenster öffnen? Ja, bitte. Ich glaube, es dämmert schon. Nebel. Undurchdringlicher Nebel. Ganz still. Wenn ich meine Hand hinausstrecke, verschwindet sie. Der Nebel ist gut, sonst würden wir sehen, was wir nicht ertragen. Was lauschen Sie, Herr Präsident? Ich höre das Geräusch von Eisschollen. Nicht wahr? Und gewiss ist Ihnen auch so feierlich zumute. Nein, nur schläfrig. Vielleicht versuchen Sie auch noch zu schlafen, Fürst, wenigstens ein paar Stunden. Gibt es noch Stunden, wenn die Zeit aufgehört hat? Dann benutzen Sie doch ein kleines Intervall der Ewigkeit dazu. Sie ist besonders ermüdend. Aber da fällt mir ein, mein Lieber, dass wir Gäste im Haus haben. Bitte, Fürst, beunruhigen Sie mir die Gäste nicht. Man soll sie nicht warnen, nicht wahr? Ein Schritt aus der Tür und draußen ist nur Eis, Nebel und nichts. Dann achten Sie unauffällig darauf, dass alle einstweilen im Hause bleiben. Ohne, dass Sie deswegen gleich die Tür verrammeln. Das wäre unhöflich. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Wenn man uns nur nichts vergessen hat, Herr Präsident. Als ich eben auf der Terrasse nach dem Wagen sehen wollte, da trat mir dieser sonderbare alte Mann in den Weg und bat mich nur, um Himmels Willen nicht nach draußen zu gehen, es sei gefährlich. Er ließ mich einfach nicht vorbei. Ein Hypochonder, die halten sich bei Nebel ein Taschentuch vors Gesicht. Und jetzt hat er sich wie ein Wächter neben die Tür gesetzt und liest. Ah, da gibt's also eine Zeitung hier. Nein, nein, ich habe genau hingesehen. Er liest in einer russischen Bibel. Heute ist Sonntag. Du zählst noch immer die Tage, Peter? Wir wollen fort von hier, nicht wahr, Daisy? Ich möchte auch fort. Ach, bei dem Nebel kann man beim besten Willen nicht fahren, Viktorin. Du wolltest doch selbst gestern so früh wie möglich aus dem Haus, Patrick. Und wenn es zu Fuß ist. Lass uns gehen, Peter, mir ist hier unheimlich. Dieses Nebellicht. Man müsste in allen Zimmern die Lampen anzünden. Leider funktionieren sie immer noch nicht. Und dann die Vorstellung, dass in diesem Haus außer uns noch ein Unbekannter wohnt, dem wir womöglich begegnen. Das geht mir auch dauernd im Kopf rum. Also jedenfalls, ich bleibe. Ich gehe nicht von hier weg, ehe ich nicht meine Story habe. Sagten Sie nicht, Sie hätten aufgehört mit dem Journalismus? Ah, was, wenn ich jetzt mit einem Knüller komme? Das gibt doch ein Comeback. Alles wird sich um mich reißen. Eine Serie. Die Auflage wird steigen. Ich find's auch interessant hier. Bei einem Millionär, der sich versteckt, weil er nicht ganz bei Vernunft ist. Wie hieß er doch gleich? Abel Markus. Abel Markus. Ich habe mir übrigens zusammen addiert, was die Haushälterin gestern geredet hat. Wissen Sie, für wen die uns hält? Für seine Familie. Mag sein, das regt mich nicht auf. Denken Sie mich? Familie ist etwas, worauf ich mich verstehe. Ich hatte meine Tante, die Morphinistin war und eine Entziehungskur machte. Ein ganzes Jahr habe ich von ihr gelebt. Immer wenn ich Geld brauchte, fuhr ich sie besuchen. Was glauben Sie, was die mir pro Ampulle bezahlt hat? Patrick, du lügst. Aber nein, ich hatte eine großartige Quelle. Warum willst du, dass wir dich für so niederträchtig halten? Was hast du davon? Ach, sagen Sie mal, Herr Leopas, was für Symptome zeigte eigentlich Ihr verunglückter Präsident? Oder war das streng geheim? Es wurde behauptet, er dämmert in völliger Amnesie dahin. Was ist das, Amnesie? Wenn man ohne Gedächtnis ist und niemand erkennt. Auch nicht die Angehörigen? Das ist ja ausgezeichnet. Dann könnte er uns ja als seine Familie akzeptieren. Das könnte ertragreich sein. Genug jetzt, Patrick. Ich habe keinen Sinn für solche Späße. Wieso denn Spaß, Viktorin? Hättest du etwas dagegen, einmal im Leben die Tochter eines reichen Mannes zu sein? Allenfalls Stieftochter. Herr Markus hat keine eigenen Kinder. Ach, und ich also Stiefsohn? Na, das spielt sich vielleicht auch einfacher. Madame wäre die Gattin, ihr Freund der Bruder. Niemals, ich mache nicht mit. Tja, wenn es bloß darum ginge, einem alten, einsamen Mann eine Freude zu machen, Peter, ihm ein Wiedersehen vorzutäuschen, natürlich ganz ohne Eigennutz. Vielleicht würde ich es mir überlegen. Das wirst du nicht. Man sollte den Mann vor euch geradezu warnen. Einen Menschen in Verwirrung bringen, der sich ohnehin nicht zurechtfindet in der Wirklichkeit. Denkt euch meinetwegen aus, was ihr wollt. Aber rechnet nicht mit mir. Mhm. Ihr Freund zieht sich zurück. Ich glaube, er hat recht. Ich muss Ihnen leider die Rolle auch zurückgeben. Schade, ich hätte Sie beteiligt. Eben. Sie haben sich den Plan nur ausgedacht, um sich etwas zu erschwindeln. Wie fantasielos ihr alle seid. Auf mich können Sie natürlich auch nicht rechnen. Ich habe nur journalistische Interessen. Außerdem gibt es für einen ehrenwerten Mann eine Grenze, merken Sie sich das. Ach, und wenn der ehrenwerte Mann ein Schmarotzer ist, der sich von mir seinen Whisky bezahlen und sich in meinem Wagen mitnehmen lässt? Richtig, Ihr Wagen, ja. Wissen Sie, dass ich Sie gestern für sehr leichtsinnig gehalten habe? So. Als wir auf dem Bahnhofsplatz standen und eigentlich schon auseinandergehen wollten. Hätten wir es doch getan. Und als Sie uns zu der kleinen Spritztour aufforderten, da sah ich, dass der Zündschlüssel im Schloss stak. Deshalb hielt ich Sie für leichtsinnig. Heute halte ich einen anderen für leichtsinniger. Wieso, wen? Den Besitzer des Wagens. Ja, Sie waren noch viel zu betrunken, um so witzige Feststellungen machen zu können. Auf Wiedersehen. Ich mag keinen Streit. Ich suche Peter und wir gehen fort. Wissen Sie denn, wo Ihr Freund steckt? Ich weiß es nicht. Ich werde ihn schon finden. Man hat etwas Ungeheuerliches mit Ihnen vor, Herr Markus. Sie sind doch Herr Markus, nicht wahr? Ja, und wer sind Sie? Ach, vermutlich ein Gast von heute Nacht. Ich heiße Peter Kurz, Handelsvertreter. Man hat eine sehr seltsame, falsche Vorstellung von Ihnen, Herr Markus. Verzeihung, was heißt seltsam, was heißt falsch? Dass Sie sich in einer Art Dämmerzustand befinden, dass Sie nicht kontrollieren könnten. Was kontrollieren? Wie viel beispielshalber 13 mal 28 ist? Warten Sie, 13 mal 28 ist 374. Man muss Spaß verstehen. Erstaunlich. Keine Spur von Dämmerzustand. Stimmt das auch mit der Gedächtnisschwäche nicht? Sie erkennen jeden? Freund und Feind. Wenn ich es auch bisweilen bedauere. Also, was hat man Ungeheuerliches mit mir vor? Ich bin gekommen, Sie zu warnen, Herr Markus. Man sprach von einem Plan. Übrigens, die anderen, die mit mir hier sind, sind nicht etwa meine Freunde, sondern Leute, wie man sie zufällig in einem Bahnhofsrestaurant trifft. Dabei entstand eine gewisse ausgelassene Stimmung. Alkohol natürlich und so. Und dann? 13 mal 28 ist übrigens gar nicht 374. Nein, sondern 364. Genau. Ich wollte Sie ebenfalls auf die Probe stellen. Kopfrechnung befriedigend. Ich merke, dass es vielleicht überflüssig war, zu Ihnen zu kommen. Trotzdem, ich muss Sie warnen. Diese Leute nämlich, Herr Markus, in der irrtümlichen Ansicht, sie wären nicht imstande, irgendjemanden zu erkennen. Nicht einmal ihre eigenen Angehörigen. Diese Leute halten es für möglich, ihnen unstatthafterweise ihre Familie gewissermaßen vorzuspiegeln. Ein übles Unterfangen. Im Gegenteil, es ist ein reizender Einfall. Und welche Rolle war Ihnen zugedacht? Ich sollte Ihren Bruder übernehmen. Ich habe mich strikt geweigert. In diesem Falle haben Sie sogar in gewisser Weise recht gehabt. Ich habe gar keine Brüder. Sehen Sie? Es hat mir immer leid getan. Ein Bruder, das wäre vielleicht etwas gewesen. Schade, dass Sie nicht mitmachen wollten. Ich hätte gern erfahren, wie das ist, jemanden zu haben. Auf Gegenseitigkeit. Könnten Sie es nicht wenigstens versuchen? Ein einziges Mal? Sie machen sich über mich lustig. Mir zu gefallen, Peter. Peter, nicht wahr? Was meinst du, wenn ich dich zu meinem Bruder ernennen würde, mein Lieber? Nein. Schon lange habe ich mir insgeheim diesen Augenblick gewünscht. Komm an mein Herz, Peter. Erzähle mir, was du für Kummer hast. Ich habe keinen Kummer. Aber das merke ich doch. Erinnerst du dich denn nicht? Als du ein kleiner Junge warst, hast du mir auch immer erzählt, wenn du etwas angestellt hattest. Äpfel gestohlen oder einem Mädchen einen frechen Brief geschrieben. Wenn es nur das wäre. Du bist Handlungsvertreter, hörte ich. Ein bescheidener Beruf für meinen Bruder. Vielleicht kann ich dir etwas Besseres verschaffen. Am besten, du kündigst und gehst morgen gleich zu deinem Chef. Das geht nicht. Das kann ich nicht. Also doch ein Kummer. Ja, ich wusste ja, du würdest mich nicht enttäuschen. Ich habe aus Versehen mehr für mich verbraucht, als ich durfte. Ich habe... Aha. Und jetzt stimmen die Abrechnungen nicht, wie? Ich begreife selber nicht, wie es kam. Ich hatte getrunken. Ich hatte den Kopf verloren. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Amnesie. Wie bitte? Ja. Jedenfalls war morgen das ganze Geld weg. Vielleicht hat es mir jemand aus der Tasche genommen. Hör zu, Peter. Du solltest die Schuld nicht auf jemand anderen schieben. da du diesmal nicht vor deinem Richter stehst, sondern vor deinem Bruder. Bitte, hier, greif zu. Ja, nimm dir so viel du brauchst. Sie wollen es mir wirklich geben? Einfach geben? Ja, nimm doch. Es kann auch nicht, wer weiß, wie viel gewesen sein. Also, ja, nicht alles natürlich, nur was du brauchst. Das bieten Sie mir an? Wirklich? Tja, dann bin ich so frei. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17. Ist das alles? Das stimmt genau. So viel Kummer um die paar Scheine? Ich bin gerettet. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Indem wir nicht mehr darüber sprechen. Bleib noch ein paar Tage hier. Du bekommst ein Zimmer und kannst nachdenken. Spielst du Schach? Schach? Nein, leider nicht. Und wenn ich ehrlich sein soll... Das musst du sogar. Dann würde ich am liebsten... Es wäre ja auch am besten... Was würdest du am liebsten? Sofort gehen und morgen abrechnen. Ich halte dich nicht zurück. Danke. Ich danke Ihnen tausendmal. Und alles Gute. Auf Wiedersehen und... Nochmals. Warte mal. Ich bitte dich noch um eins. Sag den anderen nicht, was wir geredet haben und wie du mich findest. Ich wollte ohnehin mit keinem sprechen. Ich will sofort aus dem Haus. Es würde mich nämlich interessieren, wenn noch jemand den Weg zu mir fände. Aber bitte nehmen Sie sich in Acht. Ich kam ursprünglich nur, um Sie zu warnen. Nehmen Sie sich in Acht. Wovor? Entschuldigung. Darf ich eintreten? Das ist Herr Leo Paz, der Journalist. Ich höre seine Stimme. Journalisten interessieren mich allerdings weniger. Aber machen Sie sich nur keine Sorgen. Herein. Bitte nicht hinausgehen. Warum? Ich habe es eilig. Ich kann nur sagen, bitte gehen Sie jetzt nicht in den Nebel. Das begreife ich nicht. Wissen Sie, was für mich auf dem Spiel steht? Mein Lebensglück. Ich war bei Herrn Markus. Und der Präsident hat ihn freigestellt, jetzt wegzugehen? Fragen Sie ihn selber. Er weiß nicht, was er Ihnen antut. Wahrhaftig, so einen Nebel habe ich noch nie erlebt. Man sieht rein gar nichts. Warum bekreuzigen Sie sich? Bleiben Sie, ich flehe Sie an. Unmöglich. Bitte sagen Sie den anderen... Sagen Sie, ich musste plötzlich fort. Ich heiße Peter Kurz. Wenn ich Sie nicht halten kann. Ich werde den Weg schon finden, trotz des Nebels. Mein Gott. Haben Sie Peter gesehen? Nein. Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich kann da nicht von Tür zu Tür fragen. Ich will niemand begegnen. Ich habe Angst. Patrick wird ihn schon finden. Er inspiziert das ganze Haus. Das Haus ist widerlich. Der Nebel, das graue Licht. Ich fühle mich so abgespannt und hässlich. Für wie alt müssen Sie mich nur halten an so einem Morgen? Ich möchte Sie nicht kränken. So schlimm also. Wie ich Sie beneiden könnte um Ihre 20 Jahre. Was glauben Sie, wann ich zum letzten Mal auf einer Bühne stand? Vor 6 Jahren. Und wovon leben Sie? Ich sitze still in meinem Zimmer und warte, dass man mich anruft. Sie tun mir leid. Sie brauchen mich nicht zu bedauern. Erstens bin ich nicht ganz arm und zweitens... Eigentlich erwarte ich gar keine Anrufe mehr. Das ist vorbei. Etwas ganz anderes hat angefangen. Das sogenannte neue Leben. Ganz neu und ohne eine Spur von früherem. Ich sagte mir, Daisy... Jetzt hört das auf. Und Sie glauben, dass man das kann? Wenn man allein ist, wohl kaum. Ich bin nicht so beschaffen, dass ich allein zu etwas Vernünftigem käme. Aber mit einem Menschen, den ich gern habe. Ich will nichts anderes als ein stilles, gemütliches Dasein. In Wirklichkeit bin ich grauenhaft bürgerlich. Das suchen Sie jetzt. Oh nein, ich habe es schon. Sehen Sie, Ich spüre es genau, wann ich einen Menschen halten kann. Das ist dann das Glück. Ich werde es bewachen wie mein Leben. Sie brauchen mich also nicht zu bedauern. Vergessen Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Vielleicht beneiden Sie mich jetzt sogar? Nein. Ich wünsche Ihnen, dass sich Ihre Träume erfüllen. Aber ich würde mich an Ihrer Stelle jetzt ein wenig mehr darum kümmern. Sie haben recht. Peter! Peter! Peter! Wissen Sie vielleicht, wo mein Bekannter sich aufhält? Herr Kurz? Ich wusste nicht, dass Sie den Namen kennen. Es tut mir leid. Herrn Peter Kurz gibt es nicht mehr. Sie haben mich nicht verstanden. Ich meine, wo ich Herrn Kurz finden könnte. Es ist mir nicht gelungen, ihn zurückzuhalten. Er ist hinausgegangen, hier, durch diese Tür. Fort? Vor wenigen Minuten. Dann hat er mich gesucht. Dann hat er gedacht, ich sei vorausgegangen und jetzt sucht er mich draußen. Das glaube ich kaum. Es muss so sein. Wir hatten fest vereinbart, dass wir zusammengehen. Mein Gott. Ich könnte ihn im Nebel verfehlen. Peter! Bitte, bleiben Sie hier, bleiben Sie hier. Wenn er aber doch gedacht hat, ich sei vorausgegangen. Und habe ich eine halbe Stunde bei ihm gesessen und habe nichts erfahren. Wie kommt das? Er hat mich dazu gebracht, die ganze Zeit nur von mir selber zu erzählen. Ja, das ist so seine Art. Herr Fürst Ugarow. Sie kennen den Präsidenten schon länger, Herr Ugarow. 5 Jahre. Und immer in der Villa Bonanza? Nein. Zuvor war ich Gärtner in einem Sanatorium. Ein schöner Garten mit hohen weißen Mauern. Das gleiche Sanatorium, in dem sich auch Herr Markus aufhielt? Er hat mich von dort mitgenommen für eine Reise, die wir vorhatten. Ich muss gestehen, Herr Markus wirkte heute auf mich durchaus erholt. Seit 4,5 Jahren ist der Kern gesund. Wozu denn das Sanatorium? Weil er störte. Er störte einflussreiche Leute, vor allem die Familie. Das klingt anders als die offizielle Lesart. Die offizielle Lesart stammt von den gleichen einflussreichen Leuten. Und die Verletzung in einer Bombennacht? War ganz unbedeutend. Und die seltsamen Gerüchte, die umliefen? Ja, mag ein wenig exaltiert gewesen sein. Er sagte mir, er hätte angefangen, den Krieg zu hassen. Stellen Sie sich vor, in seiner Funktion. Er weigerte sich zum Beispiel einmal, einem General die Hand zu geben. Er ließ auf seinem Werkgelände Parks anlegen, Blindenheim und Waisenhäuser. Ich kann mir vorstellen, dass die Familie Markus nicht sehr erfreut war über diese Opferfreudigkeit. Er hat mir die Familie beschrieben. Seine Frau, eine eiskalte Person, die mit einer Schar von Freundinnen, Tennisspielern und aristokratischen Trunkenbolden lebte. Ihr Bruder ließ der Presse heimtückische Informationen über seinen Schwager zukommen. Und die beiden Stiefkinder zischelten mit. Aber man redete von seinem Zusammenbruch. Ja, im Sommer vor 5 Jahren ist er in diesem Haus die Treppe heruntergestürzt. Das ist ein schwerer Sturz, Schädelbruch. Der Sturz muss fast tödlich gewesen sein. Ein berühmter Spezialist operierte ihn. Ein berühmter Psychiater nahm ihn in sein Sanatorium. Ein Entmündigungsverfahren folgte. Und von da an lebte er ein sanft gepolstertes Dasein, von allem abgeschlossen. Und jetzt das Interessanteste, die Flucht. Welche Flucht? Sie sind doch heimlich aus dem Sanatorium, nicht wahr? Nachts. Sie haben als Gärtner Ihrem Freunde geholfen. Wir haben uns am helllichten Tag herzlich vom Sanatoriumsleiter verabschiedet. Auf einmal ließ er Sie gehen? Sehr einfach. Die Familie hatte dem Professor einen beachtlichen Betrag für die Verpflegung meines Freundes ausgesetzt. Der Scheck, den mein Freund Markus dem Professor anbot, enthielt aber das Zehnfache, als Stiftung natürlich, für die Heilstätte. Ein Entmündigter ist nicht berechtigt, Schecks auszustellen. Das ist es ja gerade. Der Scheck wurde erst etwas wert, als die Entmündigung aufgehoben wurde. Und die Familie? War gerade zu diesem Zeitpunkt nach Afrika gereist zur Löwenjacht. Das ist eine Story. Bitte erzählen Sie weiter, Herr Ugarow. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin. Nein, ich habe Kopfschmerzen. Ich habe zu viel geredet. Ich bin müde. Jedenfalls, das waren Auskünfte, mit denen sich was machen lässt. Was wollen Sie denn daraus? Für einen Journalisten ist das bares Geld. Weil Sie sind... Ich habe es Herrn Markus nicht verborgen. Ein Zeitungsschreiber? Einer von jenen Leuten, die alles schreiben, obwohl sie ahnungslos sind wie eine Wanze, wenn es nur den Spießer beim Frühstück belustigt. Erlauben Sie? Nein, das erlaube ich nicht. Ich weiß genau, wie man sowas bringt, ohne dass Sie mich hindern können. Hindern? Warum soll ich Ihnen nicht erlauben, mit Ihrer Weisheit auf und davon zu gehen? Ich öffne Ihnen mit Vergnügen die Tür. Vielen Dank. Der Wert einer Information erhöht sich durch Eile. Bitte? Oh, das sieht nach sehr dicker Suppe aus. Ist das hier öfter so? Nein, so noch nie. Hoffentlich verirre ich mich nicht. In Gedanken bin ich nämlich schon beim Schreiben. Leben Sie wohl. Sei auch dieser kümmerlichen Seele gnädig. Wie war das? Bitte sagen Sie das nochmal und lauter. Ich sagte, hallo, Papa. Entschuldigen Sie, ich muss scharf nachdenken. Papa, Papa. So ähnlich. Manchmal kommt aus einem Wort plötzlich ein Blitz, der etwas Dunkles erleuchtet. Ich will es nicht verlieren. Was war es doch? Nur einen Augenblick Geduld. Was tragen Sie da für ein albernes Ding mit sich herum? Ach, du meinst die kleine Vase, die hast du mir doch mal geschenkt. Ich fand sie wieder und erinnerte mich, wie ich mich damals gefreut habe. Die klare Linie, der schöne Ton. Chinesisch, 16. Jahrhundert, würde ich sagen. Du hast wohl nichts dagegen, wenn ich die jetzt mitnehme. Als Andenken. Ne, entschuldigen Sie, ich habe nicht zugehört. Was sagten Sie eben? Ich fragte, ob ich meine kleine Vase behalten darf. Natürlich, natürlich. Ja, nehmen Sie sie mit, das ist ganz unwichtig. Vielen Dank, Papa. Wie geht's dir denn heute? Ich bin auf einer Entdeckungsreise. Ach, wohin? Zu einem Augenblick im Sommer vor 5 Jahren. Und Sie? Ich glaube, da haben Sie sich was Schönes ausgesucht. Du meinst die kleine Vase? Nein, Unsinn, ich meine Harry. Mein Stiefsohn Harry. Wenn er jetzt hier wäre, könnte ich ihn etwas fragen. Er ist der Einzige außer mir, der etwas darüber wissen müsste. Ich brauchte ihn dringend. Erkennst du mich wirklich nicht, Papa? Ich bin doch Harry. Sie wollen also Harry sein. Nun, vielleicht hilft mir das weiter. Sie müssen sich in diesen Harry vertiefen, ganz in ihm aufgehen. Das wird kein harmloses Vergnügen sein. Ich muss Sie warnen. Ich befasse mich auch nur ungern mit Harmlosigkeit. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war schon Harry. Und jetzt passen Sie auf. Wir sind allein im Haus. Draußen ist Nebel, so wie eben, nur etwas heller, denn es ist Sommer. Ein Sonntag im August vor 5 Jahren. Ja. Was soll das alles? Wir sind allein im Haus. Sie gehen unten auf und ab und hassen mich. Seit ich der Mann Ihrer Mutter bin, haben Sie einen bodenlosen Hass auf mich. Sie verbergen ihn natürlich. Ach, lustig, Papa. Wirklich, du bist zu misstrauisch. Still, still, still, still. Ich weiß es. Ich habe Ihnen den Sportwagen weggenommen, weil Sie damit Unfug anstellten. Ich akzeptierte weder Ihre witzigen Ausreden noch Ihre Verschwendungssucht, sondern bedrohte durch mein Verhalten Ihren Lebensstandard. Ist unbegreiflich, auch Ihrer Mutter, aber leider doch unangreifbar. Man konnte mich mit rechtlichen Mitteln nicht aus dem Weg schaffen. Sie dachten zuletzt nur noch das eine. Wenn es ihn nicht mehr gäbe, das wäre die Rettung für uns alle, wenn es ihn nicht mehr gäbe. Ach nein, ich niemals wäre ich imstande. Wozu imstande? Einen Menschen zu töten? Vielleicht dran denken, aber tun. Aber denken, die Gedanken spielen lassen, wenn ihm ein Unfall zustieße. Wie wär's mit einem Unfall? Was soll das alles? Wir sind allein im Haus. Mein kleiner Pudel Alex, den ich so sehr liebe, ist krank, liegt unten in der Halle. Sie sollen ein Auge auf ihn haben. Das hatte ich bis vorhin vergessen, dass Alex damals krank war. Nun und? Und dann höre ich, wie Sie mich rufen. Kommen Sie, Sie sind unten. Aber gehen Sie jetzt nicht hinunter. Es genügt, wenn Sie hier vor der halbgeschlossenen Tür stehen bleiben. Ich bin am Klavier. Wenn Sie mich spielen hören, rufen Sie ähnlich wie vorhin. Papa, Papa, komm schnell. Nun? Papa, Papa, komm schnell. Na, viel lauter, mit aufgeregter Stimme. Ich springe sofort auf, zur Tür hinaus. Die Treppe ist ja ziemlich dunkel. Ich will eilig nach unten. Sie haben so erregt nach mir gerufen. Es muss eilig sein. Diese Treppe hier, etwa die dritte Stufe. Was ist mit der Stufe? Ja, was für ein Hindernis. Vielleicht glätte? Etwas Glattes? Ach, Unsinn. Dann rutscht man aus, man setzt sich auf den Steiß, man saust nicht kopfüber hinunter. Aber wenn man einen Draht spannt, Draht wäre allerdings sehr auffällig. Ich sehe da einen Behälter mit Golfschlägern, wenn da zufällig einer die richtige Länge hätte. Ja, hier. Dieser hier zum Beispiel. Man kann ihn fest einklemmen. Das Schnitzwerk im Treppengeländer hält ihn fest. Man sieht ihn auch kaum, hat die gleiche Farbe. Ja, gehen Sie jetzt hinunter. Ich will es sehen. Wir versuchen es schnell. Er hält. Es ist, als ob man plötzlich am Knöchel gepackt wird. Das war zu spät. Nein, das war zu stark. Das hat das Schnitzwerk abgebrochen. Das ist eben keine richtige Schnitzerei. Es ist nur aufgeklebt. Welches war unsere Stufe? Die dritte. Ich sehe nämlich gerade, dass neben der vierten Stufe auch ein kleines Stück von der Rosette abgesplittert ist. Aber ein Beweis ist das noch lange nicht. Einen Beweis wird es nie geben. Und ein Geständnis ist sehr unwahrscheinlich. Oder würden Sie es mir etwa gestehen unter vier Augen, 5 Jahre später? Wieso ich? Ich habe damit nichts zu tun. Vorhin haben Sie sich in Harrys Haut aber sehr wohl gefühlt. Allerdings sah Harry ganz anders aus als Sie. So wie auf diesem Foto etwa. Das ist Harry? Dessen Fantasie in ihnen spielte, dessen Gedanken sie dachten und dessen Geschicklichkeit sich in ihnen erprobte. Ich sah es ihnen an, wie es sie geradezu entzückte, als ihnen der Golfschläger einfiel. Ich möchte Sie etwas fragen. Harry ist ein ganz und gar nichtsnutziger Mensch. Ich weiß nicht, wie er jetzt geworden ist. Aber damals war es. Man kann ihm nichts beweisen, er läuft unbestraft herum. Außer, es könnte vielleicht ein Zufall ihn erwischen. Sagen wir mal, ein tödlicher Zufall. Wäre das für Sie eine Genugtuung? So eine müßige Frage. Na, Sie wären doch froh darüber, geben Sie es zu. Sie würden diesen Zufall loben, Sie würden sagen, das war gerecht. Das würde ich nicht. Na, Sie sagten doch, dass Sie ihn hassen. Ich sagte nur, dass er mich gehasst hat, nicht umgekehrt. Das ist unbegreiflich. Auch jetzt nicht? Vorhin? Als Sie mir so schön geholfen haben, wollte ich nicht etwa einen Missetäter finden. Ich wollte nur wissen. Es störte mich, dass in meinem Gedächtnis eine Lücke war. Sie ist jetzt beseitigt und damit bin ich zufrieden. Tja, dann entschuldigen Sie bitte, ich muss jetzt gehen. So schnell? Ich würde Ihnen womöglich sonst noch weiß Gott was kombinieren helfen. Kennen Sie Harry? Nein. Es kam mir einen Augenblick so vor. Harry war auch stets so ungeduldig. Dann hatte er recht. Es gibt nur eine Sicherheit im Leben. Immer weggehen. Immer unterwegs sein. Immer unterwegs sein. Und Ihre kleine Vase? Wollen Sie sie nicht mitnehmen? Nein, danke. Da bist du, Viktorin. Komm schnell, wir brechen auf. Nein. Ich will lieber allein gehen. Zu Fuß? Auf der Landstraße mit diesen Schuhen? Ich will auch nicht eine halbe Stunde länger mit dir zusammen sein. Ich will nicht... Ach, kein Unsinn. Es ist Zeit, dass wir verschwinden. Was hast du angestellt? Nicht das Geringste. Das ärgert mich ja gerade so. Komm jetzt endlich, los! laut. Du wächst den Alten auf. Er schläft. Er sieht uns nicht. Gut. Ich gehe mit. Aber nur unter der Bedingung, dass ich beim ersten Autobus, dem wir begegnen, aussteige. Das wird sich zeigen. Wo ist denn der Wagen? Nichts zu sehen. Nur Nebel. Ersten Mal, Herr Präsident, spielen Sie etwas anderes. Die Sonatine kann ich jetzt fehlerlos, Fürst. Stellen Sie sich vor, Herr Präsident, was mir passiert ist. Ich bin gestern eingeschlafen, ganz normal in meinem Bett. Und heute wache ich auf, wo? Im Lehnstuhl in der Halle, neben der Tür zur Terrasse. Sie sind ja oft so etwas wie ein Schlafwandler. Ja, vielleicht war ich in Gedanken schon wieder auf einem Schiff. Nein, diesmal war es, glaube ich, eine Eisscholle. Eine Eisscholle, das ist recht kümmerlich. Sie trieben durch Nebel und Untergang. Unmittelbar vor unserer Tür war das nichts. Übrigens, der Nebel scheint sich zu lichten. Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern. Nun gehen Sie bitte an den Apparat, Ugarov. Soll ich wirklich? Ja. Ugarov? Ja, der Sekretär. Wie? Ja, danke. Aber Moment. Eine Dame, ein Fräulein Katrin Smith, sie sagt, unsere Terrasse sei schadhaft. Sie hätte einen Riss, wir müssten vorsichtig sein. Ja, der Herr Präsident. Er ist selber hier. Ja, gleich. Sie möchte mit Ihnen sprechen, Herr Präsident. Markus? Ja, seit 3 Wochen. Was sagen Sie? Wann? Gestern Nacht? Und was ist passiert? Ach so. Ja, natürlich. Ja. Herr Präsident, die ganze Terrasse ist weggebrochen. Was sagen Sie? Wenn ich mich aus dem Fenster beuge, sehe ich in den Abgrund. Alles ist weggebrochen. Bis zur Hauswand. Ich höre gerade, dass tatsächlich etwas geschehen ist. Gestern schon, meinen Sie? Und jedenfalls ist das sehr freundlich von Ihnen. Vielen Dank. Und wir haben nichts davon gemerkt. Es muss in der Nacht geschehen sein. Ich habe noch etwas anderes erfahren. Meine Familie war gestern hierher unterwegs. Sagte ich es nicht. Und der Wagen hatte einen Unfall und hat sich überschlagen. Glücklicherweise nur Schnittverletzungen im Gesicht und ein gebrochenes Nasenbein. Professor Drews hat sich ihrer bereits angenommen. Drews, wer ist das? Der beste Spezialist für kosmetische Chirurgie. Alle 5 müssen eine Zeit lang in seiner Klinik bleiben. Sie wollen ja schließlich keine Narben zurückbehalten. 5? Dabei fällt mir der unerwartete Besuch von gestern ein. Wo sind die denn geblieben, diese sonderbaren Gäste? Ich habe nichts mehr von ihnen gesehen. Sie haben die Zeit verschlafen, Fürst. Die Gäste sind längst fort. Was waren das für Leute? Landstreicher? Abenteurer? Ich hätte sie ganz gerne länger hier behalten. Aber sie hatten es alle eilig. Manchmal erschreckt es mich, wie sehr ein jeder an seinen verworrenen Vorstellungen hängt. An seinem eingebildeten Ziel. Und ich frage mich...